Kriegerische Ereignisse an der Donau leiten unterdessen den Sturz des mächtigen, aber als Soldat und Staatsmann fast schon entschlussunfähigen Wallenstein ein. Der bayerische Kurfürst ist aufs Höchste erbittert, dass sein Land von den Schweden verheert wird, ohne dass er von Wallenstein genügende Hilfe erhält. In Schwaben ist unter der Führung des Generals Feria ein spanisches Heer erschienen, das Wallenstein ebenso wie seinen Unterfeldherrn Aldringen, der in Bayern steht, durch Truppenabgaben unterstützen soll. Der Friedländer wird immer deutlicher aus seinen großen Vollmachten gedrängt. Da tritt auf dem südlichen Kriegsschauplatze eine entscheidende Wendung ein. Bernhard von Weimar erscheint überraschend vor Regensburg und kann in 12 Tagen die feste und ihrer Lage nach ungeheuer wichtige Stadt bezwingen. Am 5. November 1633 hält er seinen Einzug, vom Jubel der evangelischen Bevölkerung begrüßt. Seine Vorhuten treibt er bis an die österreichische Grenze vor. Aldringen und Feria, die helfen wollen, werden durch Horn nach Süden gedrängt und erleiden durch Krankheit und Erschöpfung empfindliche Verluste. Der spanische Befehlshaber erliegt zu Beginn des neuen Jahres den ausgestandenen Mühen. In Wien aber herrscht stärkste Unzufriedenheit mit dem General. Ist er dem Kaiser schon länger verdächtig, so hat nun sein Feldherrnruf empfindliche Schmälerung erfahren. Der Kaiser befiehlt in aller Entschiedenheit, Wallenstein habe ungesäumt, die Armada an den Feind zu führen und die von diesen besetzten Plätze wieder zu erobern. Der Friedländer setzt sich nach Pilsen in Bewegung und wendet sich mit einer Kernschar bei strengster Winterkälte und schwersten Entbehrungen der Truppen über die Pässe nach Furt, kehrt aber auf die Nachricht vom Anmarsch Bernhards nach Pilsen zurück, um seinen Truppen die Winterquartiere wieder in kaiserlichen Landen angedeihen zu lassen. Die Erbitterung in Wien ist außerordentlich. Der neu ernannte spanische Gesandte Oñate tritt scharf gegen ihn auf. Als dann dem Friedländer die aus dem Misstrauen und dem Wunsch, ihn zu schwächen, geborene Aufforderung des Kaisers, dem spanischen Kardinalinfanten Ferdinand für seinen Marsch von Mailand nach dem Rhein einige Regimenter abzutreten, überbracht wird, beruft dieser eine Versammlung seiner höheren Offiziere und Unterführer nach seinem Hauptquartier in Pilsen. Hier lässt er sich von ihnen am 12. Jänner 1634 durch schriftlichen Revers zusichern, unter allen Umständen bei ihm auszuharren, nachdem er ihnen feierlich versichert, dass er nichts gegen den Kaiser und die katholische Religion vorhabe. 49 Oberoffiziere unterzeichnen diesen ersten Pilsener Schluss, der in Wien höchste Beunruhigung hervorruft, zumal der spanische Gesandte mit zahlreichen Meldungen aufwarten kann, dass Wallenstein beabsichtige, die Krone Böhmens an sich zu reißen. Seine Freunde müssen verstummen. Der Friedländer wird am 24. Jänner in einem Geheimpatent abgesetzt, das Kommando über die Armee an Gallas übertragen. Die Obersten werden angewiesen, Wallenstein keinen Gehorsam mehr zu leisten. Alle Unterzeichner des Pilsener Schlusses, mit Ausnahme von Wallenstein, Ilow und Zirka, werden begnadigt, diese aber sollen tot oder lebendig ergriffen werden. Da Wallenstein der Pilsener Garnison mächtig ist, eine Festnahme in der Stadt also unmöglich erscheint, entscheidet sich der mit der Vollstreckung beauftragte Octavio Piccolomini, des Friedländers hinterhältigster Gegner, für die Ermordung. Als Wallenstein noch immer schwankend die gefährliche Verfinsterung seiner Beziehungen zum Wiener Hofe erkennt, lässt er sich noch einmal in seinem zweiten Pilsener Schluss, dem bereits viel weniger Unterschriften zuteil werden, am 18. und 19. Februar die Treue seiner Generale und Regimentskommandanten versichern. Bei Verhandlungen, die während dieser Zeit mit Arnim und Bernhard, auch mit Oxenstierna geführt, ist nichts Festes herausgekommen. Der Schwede verlangt, dass Wallenstein zuerst mit dem Kaiser brechen müsse. So ist die Lage des Friedländers sehr gefährdet. Ausdrücklich nimmt er in den zweiten Pilsener Schluss die Erklärung hinein, dass der erste nicht gegen den Kaiser oder die katholische Religion gerichtet sei. Er sendet mit dieser Urkunde seinen Neffen Max Wallenstein nach Wien und bietet zugleich, wenn in ehrenvollen Formen zu vollziehen, seinen Rücktritt vom Kommando an. Aber der Kaiser handelt. Ein in diesen Tagen erschienenes Patent erklärt Wallenstein als überführten Verräter in die Acht, ebenso seine Getreuen Ilow und Zrücker. Daraufhin fallen die Prager Regimenter von ihrem Feldherrn ab, ebenso alle übrigen, mit Ausnahme von ein paar tausend Mann, die Wallenstein um sich hat. Der Friedländer hat durch seine Unschlüssigkeit die Stunde zum Handeln versäumt und das Spiel verloren. Nun muss er zu denen flüchten, mit denen er so lange, ohne sich jemals zu binden, verhandelt hat. Es ist auch hier eine Niederlage. Ein Feldherr ohne Heer verlässt er am 22. Februar mit 2000 Mann Pilsen. In Eger hofft er, sich mit Bernhard vereinigen zu können, an den er einen Eilboten nach den anderen absendet. Einem Toten ähnlicher denn einem Lebendigen wird Wallenstein, dessen Gesundheit in den letzten Jahren ganz verfallen ist, nach Eger gebracht. Seine Tage sind wegen seines schweren Gichtleidens gezählt. Vielleicht haben die fortgesetzten Schmerzen und Schmähungen den ehedem so gewaltigen an raschen Entschlüssen gehindert. Auf dem Wege veranlasst er den obersten Butler, sich ihm mit seinem Dragonerregiment anzuschließen. Ahnungslos führt der Feldherr so seinen eigenen Mörder mit. Butler ist mit Hilfe seines Beichtvaters in ständiger Verbindung mit den Vollstreckern der Acht. In Eger angelangt, beredet er den Oberstleutnant Gordon und den Oberstwachtmeister Leslie, Wallenstein mit seinen Getreuen in der zweiten Nacht nach seiner Ankunft, es ist am 25. Februar, zu ermorden. Der Feldherr soll erst getötet werden, wenn ihm sein Stab vorausgegangen. So veranstaltet Gordon auf der Burg von Eger einen Fastnachtschmaus, zu dem er Ilow, Kinski und Zrücker sowie Zrückers Adjutanten Rittmeister Neumann lädt. Mitten in dem Gelage werden die Ahnungslosen, von denen sich nur Ilow und Zrücker verzweifelt zur Wehr setzen, vom butlerschen Dragonern überfallen und niedergestochen. Neumann, der schwer verletzt aus dem Gemetzel flüchtet, wird in der Herrschaftsküche getötet. Durch eine stürmische Nacht begünstigt bleibt der Mord unentdeckt und die Verschworenen können in Wallensteins Quartier eindringen, das dieser im Hause des vertriebenen Bürgermeisters aufgeschlagen hat. Hier wohnt der Feldherr seiner Gepflogenheit nach im abgeschlossensten, stillsten der Gemächer, um durch Lärm nicht gestört zu werden. Der Hauptmann Devereux aber dringt mit gefällter Partisane ins Schlafgemach ein, wo Wallenstein sich eben zur Ruhe begeben. Der Kammerdiener, der ihn auf dem Gang wegweisen will, wird erstochen. Wallenstein aber, dem Devereux die Worte zugerufen haben soll, »Bist du der Schelm, der dem Kaiser die Krone vom Haupt reißen will?« ist aus dem Bett gesprungen, im Begriff, das Fenster zu öffnen, als er durch Devereux Partisane die tödliche Wunde empfängt, nach der landläufigen Überlieferung wortlos mit ausgebreiteten Armen.